Deutsch und euer Scheißsystem. Wir lassen uns nicht länger knechten, denn hier ist dort unsere Zeit zu kämpfen. Wir haben die Kraft, ja, wir werden gewinnen gegen euch und euer Scheißsystem. Wir lassen uns nicht länger knechten, denn hier ist dort unsere Zeit zu kämpfen. Von Denunzianten und Journalisten, Staatsanwaltschaft und dumme Gesetze, Sozialarbeit.